Hintertür. Saft. Wie reizend ist der Blumensaison. Doch ohne dich, doch ohne dich, doch ohne dich, was fehlt mir? Der Morgentau, der Abendtau, der Früchtesaft. Mit dir erhöht sich jede Freude.